Weißt du, als ich so alt war wie du, ne? Da dachte ich auch, die Welt wäre gut. Das denke ich doch gar nicht. Irgendwo schon, hm? In deinem Alter. Du hast eine Einstellung zum Leben, die sollst du beibehalten. Ja, nicht kaputt machen lassen. Ich wollte mal hoch hinaus, jetzt ist es das gewesen. Immer noch dauernd mit euch und meinen Jungs am Tresen. Leben ist was so passiert halt nebenbei. Was muss ich sehen, Alter, Homies drehen frei. Versuchen irgendwie das Ruder nochmal rumzureißen. Fick die Polizei, der Staat, der ist zu dumm zum Scheißen. Und den meisten geht's wie mir, schreibt bis an jede Wand. Die Schonzeit ist vorbei, man hier regiert die Angst. Die Angst macht uns krank, die Angst ist was uns hält. Hinter den Drecksfassaden lauert ne schöne Welt. Und sie kommen nicht in Frieden, Wolken sind aufgezogen. Ey, versucht zu fliegen, er knallt bald auf den Boden. Geld, Sex und Drogen, nichts was mich noch halten kann. Am Ende der Geschichte ist man auch man selbst, verdammt. Vielleicht ein anderes Land, vielleicht eine andere Zeit. Wenn das hier meine war, dann hab ich sie vergeigt. Scheiß auf Ideale, wer kann schon noch gerade gehen? Schwarz-Weiß ist nicht genug, ich kann auch Farben sehen. Versuch's mir zu bewahren und meinen Weg zu finden. Nicht einfach zu verschwinden, nicht ohne lauten Knall. Und wenn der Himmel brennt, dann bin ich mit dabei. Ein Moment lang frei, ein paar Sekunden Ruhe. Am Ende meiner Suche, am Ende meiner Zeit. Ich bin noch immer ich und manchmal tut's mir leid. Und bis der Himmel brennt, ist ja noch Zeit zum Sterben. In diesem Leben werden wir wohl keine Freunde werden. Und bis der Himmel brennt, spiel ich mit dem Feuer hier. Ich bin nicht resigniert, Mann, ich bin enttäuscht von wir. Den Verhältnissen, die hier nur mal herrschen. Mir ist die Lust vergangen zum Scherzen, denn die Pointe hat sich ausgekotzt. Die Sprache aus dem Block, die Wut aus dem Bauch. Status Schall und Rauch, bester deutscher Scheiß drauf, Rapper. Egal was du so weißt, mein Junge, ich weiß es besser. Alter, so wird's mit uns keine Zukunft geben. Ich hör nicht mal mir mehr selbst zu beim Reden. Perspektivlos festgefahren und anderes. Mein letzten Kampf kämpf ich und kämpf ihn ganz alleine. Du stehst auf einer anderen Seite, woher der Wind aufweht. Auf das Ziel hier scheiß Lächeln vergeht. Scheiß auf Ideale, wer kann schon noch gerade gehen? Schwarz-Weiß ist nicht genug, ich kann auch Farben sehen. Versuch's mir zu bewahren und meinen Weg zu finden. Nicht einfach zu verschwinden, nicht ohne lauten Knall. Und wenn der Himmel brennt, dann bin ich mit dabei. Ein Moment lang frei, ein paar Sekunden Ruhe. Am Ende meiner Suche, am Ende meiner Zeit. Ich bin noch immer ich und manchmal tut's mir leid. Scheiß auf Ideale, wer kann schon noch gerade gehen? Schwarz-Weiß ist nicht genug, ich kann auch Farben sehen. Versuch's mir zu bewahren und meinen Weg zu finden. Nicht einfach zu verschwinden, nicht ohne lauten Knall. Und wenn der Himmel brennt, dann bin ich mit dabei. Ein Moment lang frei, ein paar Sekunden Ruhe. Am Ende meiner Suche, am Ende meiner Zeit. Ich bin noch immer ich und manchmal tut's mir leid. Scheiß auf Ideale, wer kann schon noch gerade gehen? Schwarz-Weiß nicht genug, ich kann auch Farben sehen. Versuch's mir zu bewahren und meinen Weg zu finden. Nicht einfach zu verschwinden, nicht ohne lauten Knall. Und wenn der Himmel brennt, dann bin ich mit dabei. Ein Moment lang frei, ein paar Sekunden Ruhe. Am Ende meiner Suche, am Ende meiner Zeit. Ich bin noch immer ich und manchmal tut's mir leid. Es tut mir leid. Ich hab 7 Jahre lang versucht, normal zu sein. Das ist so normal, normaler Job. Wohnung, Sport. Aber ich will dir mal was sagen, normal sein, das ist für Arschlöcher. Und ich habe in letzter Zeit wirklich krasse Sachen gemacht. Kriminelle Sachen. Und es geht mir gut dabei, verstehst du? Fahr mit mir nach Island, bitte. Ihr könnt mir sofort los. Es fährt jeden Abend zu nach Dänemark, von da könnt ihr mir eine Fähre nehmen. Und wenn du das nicht willst, was ich verstehen kann, dann, wenn du willst, dass ich aus deinem Leben verschwinde, dann wirst du mich nie wiedersehen. Ja, das war's.